ist die Nacht am rauschenden Meer. Der Wind drückt von Norden auf das Land. Kameraden stehen in Reih und Glied. Brennende Fackeln im Trauerverband. Wir sind gekommen, um euch zu ehren. Euer Leben habt ihr gegeben. Für uns seid ihr gefallen und doch steht ihr hier. In unsere Line, in unsere Line.